welcher Finsternis, voll Hass und voll Gewalt. Skrupellose Scheißpolitiker, sie machen vor uns halt. Wo man auf der Straße sitzt, Drogen sind hier völlig legal. Ich verliere den Lebensmut, das Ende wird fatal. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und öffnest du die Augen, bin ich wieder da. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und öffnest du die Augen, bin ich wieder da. Im Labyrinth der Zeit, du findest keinen Aus mit mehr. Höre mir gut zu, komm mit mir, es ist nicht schwer. Schließe deine Augen, höre meine Lieder. Mach dich auf den Weg, gefahren ins Paradies hernieder. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und öffnest du die Augen, bin ich wieder da. Fange an zu träumen, deine Träume werden wahr. Und öffnest du die Augen, bin ich wieder da. Wieder da.